1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute freie Themennacht. Ihr könnt zu jedem Thema anrufen, das euch interessiert, über das ihr gerne mit mir reden, streiten oder plaudern wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50, kostenfrei natürlich. Oder ihr mailt domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte unbedingt eure Telefonnummer mit in die Mail reinschreiben. So, es geht los mit Nicole. Und Nicole ist 40 Jahre alt. Guten Morgen, Nicole. Hallo. Nicole, schön, dass du da bist. Und um was geht's bei dir? Und zwar geht's darum, dass ich in einer 27-jährigen Beziehung war. Ja. Und dass von jetzt auf gleich mein Lebensgefährte mir mitgeteilt hat, dass er schwul ist. Wann hat er dir das mitgeteilt? Wie lange liegt das jetzt zurück? Das liegt zurück jetzt so ungefähr 3,5 Jahre. Der hat ja damals von jetzt auf gleich das gesagt, hier, pass mal auf, Nicole, übrigens, ich stehe auf Kerbe. Nee, und zwar war ich im Chat, also am Computer am Machen. Ja. Und dann kam ich auf eine Seite. Und das war seine Seite. Und da stand dann drin, also so junge Burschis, oberkörperfrei. Dann stand da drin, auch die kurze Nacht mit dir möchte ich noch gerne mal wiederholen. Dann war da ein anderer gewesen, ach, ich sitze hier und weine, du hast versprochen, dass du dich doch noch mal meldest. Und so eine Sachen standen dann da, ja. Hast du das denn da im ersten Moment überhaupt geglaubt? Ist man da nicht so konsterniert, dass man denkt, das kann doch gar nicht sein? Im ersten Moment habe ich das nicht geglaubt, das stimmt. Aber dann habe ich nochmal gelesen und nochmal gelesen. Und dann kam er auch, ich war noch auf die Seite gewesen. Dann roundabout musste ich von dem Computer weg und dann hat er mir die Seite weggemacht gehabt. Mhm. Und dann sofort, du bist doch blöd, das ist doch gar nicht so, wie das da steht. Ja. Und dann saß ich erstmal da und dann hat er auf mich eingeredet, wenn man sagt, dann glaubt man nicht, dass das stimmt, ne? Hm. Ja, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Wie lange hat es denn gedauert, bis er dann gestanden hat, es ist so? Oh, das hat noch ein halbes Jahr so gedauert. Ach, ein halbes Jahr? Ja, dass er zu mir gesagt hat, ja doch, das stimmt. Er hat ein halbes Jahr sich rausgeredet. Ja. Das ist ja ärmlich, finde ich. Ja. Wie hat er sich rausgeredet? Ja, wie hat er sich rausgeredet? Das wird nicht stimmen. Also unser Sohn davon, ein Kollege, hätte das geschrieben gehabt. Und ja, die Kollegen waren das halt. So, er war das nicht. Irgendwelche komischen Dinge. Ja. Wie hat er es dir denn dann gesagt, dass es wirklich stimmt? Ja, da waren wir mal zu zweit mit Kerzenschein. Mhm. Und da habe ich ihn gefragt, weil er sagte immer zu mir, ich bin doof, ich soll in eine Klapsmühle gehen. Sagt er, du bist ja doof. Sagt er, du redest dir das doch alles nur ein. Ich sage, nee. Ich sage, es stand doch da. Mhm. Und er, wo stand das denn da? Nur die Seite hast du nie mehr wieder gefunden gehabt. Ne? Also ich konnte nicht sagen, ja, mach das auf und dann geh da drauf und dann steht das ja da. Also das konnte ich nicht sagen, weil er das ja gelöscht hatte. Mhm. Ja, er hat dann immer zu mir gesagt, ich wäre krank, ich wäre doof, ich gehöre in den Ballerburg, ich soll mal nach dem Psychiater gehen. Aber dann kam die Wende. Bitte? Aber dann kam die Wende und er hat es dann doch zugestanden. Er hat es dann doch eines Abends mal zugestanden, hat gesagt, doch, das ist so, aber ich liebe den nicht und du weißt, sagt er, dass ich auch einmal sowas mal machen wollte, sagt dann, dabei ist es geblieben. Nur dabei ist es nicht geblieben. Mhm. Er hat mich ja jahrelang noch verarscht gehabt. Immer wenn ich, zum so gesagt, ich war auf eine Nachtschicht. Mhm. Über 3 Jahre. Mhm. So, und jedes Mal, wenn ich morgens nach Hause kam, war mein Mann, das ganze Gesicht war rot, die Arme waren dick, die Unterarme waren dick, die Oberarme, die waren dick gewesen, die Lippe, die war so dick geknutscht, so hart war die, dass du als Frau gar nicht mehr knutschen konntest. Also so eine heiße Liebesnacht hatte er hinter sich. Ja, aber das dann jeden Abend. Ne? Jeden Abend. Ja, wenn ich morgens nach Hause kam, habe ich das Wunder gesehen. So, jetzt hat er dir das vor 3,5 Jahren gebeichtet. Mhm. Wie lange warst oder bist du mit ihm noch zusammen gewesen? Oder bist du immer noch mit ihm zusammen? Ich so gesagt, also ich habe jetzt meine eigene Wohnung mit meiner kleinen Tochter, weil wir haben zwei Kinder, der Große ist 18, die Kleine ist 12 und er hat den Großen und ich habe die Kleine. Er ist immer noch dran, er schläft auch mal ab und zu bei mir, nur wenn ich dann morgens wach werde und ich sehe diese dicken Lippen und... Die gibt's immer noch, die dicken Lippen? Ja, und die dicken Wangen, so. Schläft er bei dir oder schläft er noch mit dir? Er schläft bei mir ab und zu. Also nicht mehr mit dir? Also mit mir kann ich dir sagen, wir versuchen es, aber es klappt nicht mehr so, weil ich mich vor den Mann mittlerweile ekel. Warum ekelst du dich? Ja, ich kann nicht einen Mann küssen, wo ich genau weiß, die dicken Lippen hat ein Mann geknutscht. Wäre das für dich einfacher, wenn die dicken Lippen von einer Frau geknutscht worden wären? Ja. Ja? Ja. Das ist aber ein Vorurteil. Ich kann verstehen, dass du deinen Typ nicht küssen kannst, wenn der von anderen Leuten rot geknutscht wurde. Aber es ist doch völlig egal, ob der von einem Typ geknutscht wurde oder von einer Frau. Er hat dich hintergangen die ganze Zeit. Ja. Das ist für mich der Punkt. Er hat mich hintergangen, er hat mich belogen. Wärst du denn weniger empört gewesen, wenn der heimlich eine Frau nebenher gehabt hätte? Junge Frauen? Dann wäre das besser gewesen, aber nicht ein Mann. Warum wäre es besser gewesen? Ja, bei einer Frau kann man noch irgendwie was machen. Zum Beispiel ich. Man hätte abnehmen können, man hätte sich nochmal schick beim Friseur hinsetzen können. Ich verstehe, können. So meinst du das. Ja, das so, verstehe ich. Ja. Mann kannst du gar nichts mehr machen. Mann ist Mann. Außerhalb der Konkurrenz sozusagen. So. Ja, das verstehe ich schon. Hast du denn mittlerweile jetzt rausbekommen, wie viele Jahre das vielleicht schon bei ihm ging? Ihr wart 27 Jahre verheiratet. Zusammen, nicht verheiratet. Weißt du, wie viele Jahre er das schon gemacht hat? Also ich weiß 3,5 Jahre. Mehr weiß ich nicht, aber das muss ja schon länger gegangen sein. Hast du das denn so gemerkt in eurer Sexualität, dass vielleicht er gar nicht so scharf auf dich ist? Ja, man merkt das. Er wollte weniger Sex haben. Ich meine, ich war ja nachts arbeiten. Mhm. Wenn ich dann morgens nach Hause kam, hat er einen richtig roten Kopf gehabt. Genau, das haben wir ja gerade schon gehört. Und die Lippen, die waren dann auch dick. Also, nee. Glaubst du denn, dass er schwul ist oder glaubst du, dass er bisexuell ist? Ich nehme ein SB, weil er versucht es ja auch noch mit mir. Er versucht das mit dir aus wirklicher Leidenschaft oder will er einfach nur so diese Beziehung aufrechterhalten? Irgendwie. Kann ja sein. Leidenschaft ist er nicht mehr. Er möchte nur einfach. Hm. Er wird morgens wach und fragt immer, sollen wir bumsen? Also für mich ist das keine Leidenschaft. Wie, der sagt, der wird gerade wach und sagt, hey, wollen wir bumsen? So? Ja. Ist er nicht gerade sehr, sehr sexy, wenn man so. So. Geweckt wird. Also ich kenne das gar nicht mehr, so wie er früher gemacht hat. So Kerzenlicht an und dass er mich dann von oben bis unten geküsst hat. Also Romantik, so richtig. Ja, das ist gar nicht mehr bei ihm drin, Er lebt nur noch für seinen Freund. Da gibt es einen festen Freund mittlerweile. Mittlerweile hat er einen festen. Hast du den schon mal kennengelernt? Nein. Willst du auch gar nicht. In den 3 Jahren habe ich es nicht geschafft zu gucken oder hinterher zu gehen, wer es ist. Ist der? Die beiden sind ziemlich gesieft. Ach so, der hält das auch nach wie vor als geheim. Ist der sehr viel jünger? Mein Lebensgefährte? Nee, der Freund von deinem Lebensgefährten. Das weiß ich nicht. Ich nehme an nicht. Ich nehme an, der ist älter. Ach so. Und dein Freund, dein Lebensgefährte, gehe ich mal aus, ungefähr in deinem Alter. Du bist 40. Ja. Mhm. Er ist 42. Was sagt denn der 18-jährige Sohn zu der ganzen Geschichte? Den Sohn, den interessiert das nicht, er lebt schon sein eigenes Leben. Mein Sohn sagt selber zu mir, Mama, du spinnst. Obwohl mein Sohn früher am Kombi wusste, was sein Vater macht. Mhm. Wie? Zum Beispiel, es war von Anfang an hieß es, ich meine, mein Ex-Lebensgefährte ist gut gebaut. Und das fing so an, dass ein Netz, was reingesetzt worden ist, zum Beispiel, wer möchte meinen lang Dings da lutschen. Oh. So fing es an. Dann sagte man mir, ach, das ist doch nur ein Scherz von meinem Sohn, der schreibt da rein. Nee, das war ein Scherz von meinem Sohn, das war schon von meinem Mann gemacht worden. Mhm. So, nun sind die Verhältnisse ja klar. Aber du hast dich immer noch nicht so klar von ihm getrennt. Nein, und das ist mein Fehler. Das finde ich allerdings auch. Er kommt, dann freue ich mich irgendwie. Dann kommt auch manchmal guter Sex dann dabei rum. Doch jetzt, gerade hast du gesagt, das war nicht mehr so doll. Ja, manchmal, das ist ja manchmal gut und manchmal eben nicht so gut. Mhm. So, wenn ich ihn da 3-4 Wochen nicht sehe und er steht vor meiner Tür, also dann habe ich schon Schmetterlinge im Bauch. Mhm. Aber man denkt ja immer dann noch, dass er sich umdreht, dass er gesagt hat, nee, nicht mehr mit Männern, sondern nur noch mit Frauen. Naja, aber gut, die ganze Sache läuft ja schon über 3 Jahre. Ja. Und wahrscheinlich vorher auch schon viele Jahre, das kannst du ja wohl vergessen. Ich glaube auch wirklich, Nicole, dass es für dich besser ist, wenn du da einen Schlussstrich ziehst, mhm. eine Grenze ziehst, weil du ja immer sonst dieser Verletzung ausgesetzt bist. Ja, und das tut ziemlich und weh. Und das also, tut, weh. Tut weh. Das tut weh und, wie gesagt, verletzt dich und vernarbt dich. So hart das für dich jetzt auch ist, zu sagen, okay, dann ist jetzt diese Beziehung gescheitert, aber ich glaube, das ist der richtige Schritt, dann kannst du auch richtig nach vorne gucken. So hängst du immer noch halb in der Vergangenheit, hast Hoffnungen, er könnte ja vielleicht eventuell doch wiederkommen, aber dann kommt er natürlich nicht wieder, dann schlaft ihr miteinander und du denkst wahrscheinlich, denkt der jetzt an einen Typ oder denkt der wirklich an mich? Ja, ne? Genau, so ist das. Ja, genau, also Sachen. Das ist nicht gut für einen, das tut einem nicht gut. Ich würde dir wirklich ganz klar raten, Nicole, mach einen Strich. Ihr könnt ja noch freundschaftlich verbunden sein. Das ist ja auch gut wegen eurer Kinder. Aber keine Beziehung mehr. Das ist jetzt Vergangenheit. Würde ich dir wirklich ganz klar so sagen. Ja, man, er sagt ja immer, er geht in Therapie und ach, ich mach das schon. Ich will das ja auch selber doch, nicht mehr. Ach so, lächerlich. Also, den Tag, wo er mir das erzählt, den Morgen da drauf, liegt er wieder mit dicke Armen, mit dicke Lippen, die Beine sind blau. Was machen die denn immer so, wenn er alle dicke Lippen und dicke Beine hat? Was machen die für einen Sex miteinander? Ich weiß das nicht. Also dicke Lippen weiß ich, wie man die macht. Na ja, gut, also, aber dicke Beine, also da muss aber ich ja dicke hochgehen. Beine und dass man die blau machen kann und die Arme hier hinten, dass die richtig blau sind. Ja, dann ist das Richtung ich weiß es nicht. Dann ist das Richtung SM, was die da machen. Sadomaso. Ja. Also Nicole. Genau wie den Handballen, den hat er auch dick. Also es kann nur aus dieser Richtung kommen. Ich sag dir, meine Einschätzung wäre, geh auf Distanz und trenne dich aus dieser Beziehung und mach für dich einen Schlussstrich. Wünsche dir alles Gute dabei, meine Liebe. Nicole. Ja, hoffentlich. Alles ja. Gute. Auf Wiederhören. Okay, alles klar. Tschüss. Danke, Domian. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, wenn ihr uns erreichen wollt, die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Und das geht weiter mit Dieter. Und Dieter ist 60. Hallo, Dieter. Ja, guten Abend. Ja. Bin ich doch. Ja, ich habe ja so ein kleines Problem, habe eine Frau kennengelernt vor 2,5 Jahren, ist 62. Mhm. Ostern war ich noch mit ihr zusammen. Und dann eine Woche später hat sie einen Selbstmord begangen. Eine makabere Art und ja, nennt man im Internet Grill-Selbstmord. Da geht man in den Raum, bitte? Also jetzt in diesem Jahr hat sie das gemacht? Ja, ja. Jetzt, vor 2,5 Wochen. Mhm. Ich habe Samstagabend noch mit der telefoniert. Ja. Und was also ist die Ostertage war ich bei ihr. Mhm. Der Sohn war auch da mit seinen Kindern. Alles war toll. Oh, Händchen halten, sind wir noch spazieren gegangen. Eine Woche später, samstags, habe ich mit ihr telefoniert. Das ist so, das ist dann der 14. gewesen, ja. Mhm. Die Woche nach Ostern. Mit ihr haben sie um 10 noch telefoniert. Ich habe nichts gemerkt, gar nichts. Mhm. Und am Dienstag ist sie gefunden worden, am 17. Was hat sie genau gemacht? Ein Grill-Selbstmord. Die Anleitung kann man, ich habe... bin erst vor einer halben Woche dazu in der Lage gewesen, im Internet zu recherchieren. Vorher war ich, es ging nicht. Was heißt ein Grill Selbstmord? Ja, man holt einen Grill, geht in einen Raum, klebt den Raum ab so. Und tut Holzkohle auf den Grill. Ja. Und dann entsteht Kohlenmonoxid. So, das habe ich alles so rausgefunden. Und dann fängt man leicht an, schläfrig zu werden. Mhm. Und ja, und dann ist der Tod nach 4-5 Stunden, war es das. Es jetzt soll absolut schmerzlos sein. Jetzt trifft sich das aus heiterem Himmel. Ja, klar. Du hast überhaupt, sie hatte überhaupt keine Anzeichen gab es. Sie hatte Depressionen. Ach so. Mhm. Ja, aber ich meine, ich habe in meinem Leben auch schon Depressionen gehabt und ja, Aber Anfang letzten Jahres, da war das wieder toll und die hat mir jeden Morgen eine E-Mail gesendet, wie schön ist es zu leben, der Tag. Wie weit wohntet ihr auseinander? 53 Kilometer circa. Ja. Wie würdest du denn, 2,5 Jahre dauerte jetzt diese Beziehung an, wie würdest du sie beschreiben? Die war sehr gut. Obwohl eine innige Beziehung. Ja, obwohl unsere Charakteren unterschiedlicher konnten sie nicht sein. Ich bin Chaot. Also ich habe in meinem Leben nichts so liegen lassen. Ja. Liegen lassen aber heißt mit Frauen? Ja, ich habe mit 2 Frauen 4 Kinder. Ach so. Ja, und sie, ein Mann. Und das Makabere ist noch, wo sie gefunden wurde, das war der 10. Jahrestag. Von? Wo ihr Mann gestorben war. Ah ja. Das hat sie sehr gut sauber berechnet. Heißt es, dass es da doch noch eine enge Verbindung zwischen ihr und ihrem verstorbenen Mann gab? Nee, das nicht. Das nicht. Ich bin ja auch in der Zeit öfter mit ihr am Grab gewesen, von ihrem Mann. Aber eine Verbindung muss ja irgendeinen Grund gehabt haben, dass sie sich genau an dem Tag das Leben nimmt. Ja, habe ich mir auch schon gedacht. Ich habe mir so viel Gedanken gemacht. Gut, im Nachhinein, klar, da sind mir schon einige Äußerungen so aufgefallen. Mhm. Nur der Kripo-Beamte, den ich angerufen habe, der hat mir auch gesagt, hören Sie mal, Sie haben keine Chance gehabt. Sie war krankhaft depressiv. Ja. Mhm. Wenn du jetzt im Nachhinein, geht ja dann, wenn sowas passiert ist, so viele Situationen im Nachhinein mal so durch. Gab es da Momente, die du damals gar nicht so ernst genommen hast, aber die dir jetzt ernst vorkommen? Ja, das klar, sicher. Das gab's. Hat sie dir was hinterlassen? Nee. Da ist nur ein Abschiedsbrief gewesen, aber der ist allgemein, der ist sowas von sachlich, dass gerade die Sachlichkeit mich nochmal schockiert. Ich verstehe. Steht nur einfach drin, bitte verzeiht mir, ich kann und will nicht mehr so leben. Es ist so quälend. Aber du warst ja nun ihr Geliebter, so kann man das ja sagen. Ja. Und sie hat keinen expliziten Abschiedsbrief an dich geschrieben? Oder? Nein, allgemein. Unten drunter als letzten Satz, ich hoffe es klappt, ansonsten bitte ich um Sterbehilfe. Mhm. Und dann ihr Name und ganz drunter fett unterstrichen, Vorsicht, oben ist Kohlenmonoxid. Die Nachbarin hat sie gefunden, die hat die Polizei angerufen, die mit schweren Atemschutzgeräten rein, weil, das habe ich auch aus dem Internet gelesen, wenn man die Türe aufmacht, 2, 3 Atemzüge und man liegt daneben. Ach so. Tot. Ah ja. Tot. Die wollte ja keine zur Last fahren. Sie ist 62 Jahre alt geworden. Reinbringen. Sie ist 62, hast du gesagt. Ja. Jetzt ist es so frisch. Jetzt ist das so ein so schockierender Vorfall gewesen. Wie geht es dir heute? Es geht jetzt. Ich meine, ich hatte schon am Sonntag mal angerufen, dann hat man mich auch zurückgerufen, aber ich bin nicht dran gegangen und weil mir jetzt die Sprache verschlagen, wenn ich darüber rede. Das ist diese Art von Selbsttötung ist ja für die Hinterbliebenen sehr, sehr schlimm, wirklich sehr schlimm, wenn nicht mal ein Abschiedsbrief vorhanden ist. Was überwiegt im Moment? Die Trauer, die Traurigkeit oder auch ein bisschen der Zorn, dass sie dir das so angetan hat? Ja, ehrlich gesagt, ich würde am liebsten jetzt einen Hals rumdrehen. Was würdest du? Weil ich bin so sauer, die hinterlässt. Ich habe mich, ja, weiß ich nicht. Also, die sind uns näher gekommen, sie in ihrer Tonnenwelt und ich aus dem Chaoten. Gab es denn Pläne, dass ihr vielleicht sogar irgendwann zusammenziehen wolltet? Wir wären zusammengezogen. Ihr wärt's denn? Nur ich lebe seit 25 alleine. Und ich habe ihr gesagt, dass muss jetzt ein bisschen dauern, so eine langsame Annäherung. Mhm. Ja gut, ich meine, ich bin ja auch da mal eine Woche gewesen. Und das hat auch immer gut geklappt, wenn ihr zusammen wart. Ja, toll, meine Tochter, meine kleinste Tochter, die ist voll auf die abgefahren. Mhm. Die haben sich super gut verstanden. Meine Tochter hat sich mit den Kindern von ihrem Sohn verstanden. Also eigentlich alles so rundherum gut, ja, war das. Ja, und dann... Dann das, dann dieser Schock. Kick. Ja, und so ein Psychologe hat mir gesagt, dass sie am Samstag, wo ich bei ihr war, also Ostern, vorher hat sie immer gesagt, bitte mach mich nicht an, weil im Moment bin ich nicht dazu in der Lage. Und ich habe ihr gesagt, ich komme ja nicht runter, um mit dir zu schlafen, sondern mit um dir einen schönen Tag zu erleben. Ja. Und Ostern, wo ich da war, den Samstag vor Ostern, da ist sie mit mir im Bett gegangen. Und war das gut? Das war sehr gut. Ich habe den Arm gehabt und habe sie angeguckt und meinte, toll. Also es bleibt, es bleibt übrig ein Riesengeheimnis. Sie hat sich verabschiedet von mir. Das war eine Verabschiedung. Ja, das war eine Verabschiedung. Wie krank kann man sein? Und das ist es. Wenn ich daran denke, dann hat den Grill schon in der Garage gehabt. Ja, die hat das wahrscheinlich ganz lange schon geplant. Jetzt war ja die Beerdigung auch schon. Nee, die kommt noch. Ach, die kommt erst noch. Ja, ja. Die muss ja erstmal freigegeben werden. Also, Institut. Dann war ich letzte Woche in Köln. Da habe ich es mir angeguckt. So eine Kohlenmonoxidvergiftung sieht nicht ganz, nicht so ganz so schön aus. Wie sieht man gelb. Das denn? Gelb. Ja, in die ganzen Finger bis zu den Knöcheln alles gelb und Mund rum gelb. Achso, aber du konntest und wolltest sie nochmal anschauen. Ja. Und genauso wie sie war. Ich wollte wissen, ob sie gelitten hat, aber ich habe mir das Zimmer angeguckt, wo sie gelegen hat. Denn der Abdruck war noch da von ihrem Kopf und sie hat nicht mit dem Kopf links oder rechts, sondern sie ist ganz... Ist eingeschlafen. Ohne Schmerzen eingeschlafen. Ich glaube ja, Dieter, dass nach dieser Phase des Zorns, du sagst, ich könnte dir den Hals umdrehen, wird natürlich auch die Phase der Traurigkeit und der Trauer kommen. Es war ja nun offensichtlich ein schwerkranker Mensch. Die hat das ja nicht gemacht, um dich zu ärgern, sondern sie hat das gemacht aus Not, aus tiefer innerer Verzweiflung. Ja, aber wieso? Ja, ja, gut. Das ist so schwer zu erklären, natürlich für einen... kaum ein Arzt wird dir das vielleicht gar nicht mal richtig erklären können, wie schwer das für so einen Menschen ist. Es ist aber ich bin ja auch sicher, dass die mich sehr geliebt hat. Das war irgendwie toll. Die hatte genau, das zum Beispiel finde ich ein wichtiges Ding, dass du dir dass du das nicht interpretierst so, als hätte sie dich nicht geliebt und deshalb sich das Leben genommen. Das glaube ich keinesfalls. Nee, hätte die einmal dran gedacht, dann wäre es auch nicht passiert. Dann hätte es vielleicht eine Woche später gemacht oder zwei Wochen später. Aber ich würde dir raten, oder ich möchte dir gar wirklich raten, dass du, um mit dieser Situation so einigermaßen klarzukommen, vielleicht die ein oder andere Trauerberatung, Beratungsstunde machen solltest. Die ist so gut drauf gewesen. Letztes Jahr, die hat ganz früher mal ihren ersten Freund verloren durch einen Motorradunfall. Danach nie mehr Motorrad und nichts mehr mit zu tun. Der Sohn, dem hat sie das nahegelegt, nicht mit dem Motorrad zu fahren. Und ich fahre auch Motorrad, bin runtergekommen, hab einen Helm dabei gehabt, hab gesagt, komm, Mädel, Helm aufgezogen. Und die hatte so einen riesenlangen geflochtenen Zopf. Habe ich ja noch gesagt, eine rote Schleife, Helm drauf, hinten drauf, wir fahren Motorrad. Danach hat sie sich, einen Monat später hat sie sich angemeldet zum Motorradführerschein. Siehst du, all die Sachen gehen einem natürlich dann durch den Kopf und man versteht es nicht. Es ist alles widersprüchlich. Ja, ich habe ihm nicht helfen können. Nein, das ist schlimm. Aber das hättest du auch nicht geschafft. Guck mal, war sie in ärztlicher Behandlung? Ja, sie hat depressiver gekriegt, aber sie hat mir gesagt, sie wird sich dabei nicht so wohl fühlen wie eine Nebenerscheinung und aber da siehst du mal, selbst ein Arzt hat es nicht geschafft und oftmals schaffen das nicht mal Ärzte. Wir werden dich jetzt mal zurückrufen, denn das ist wirklich eine schwierige Situation, in der du bist. Ich möchte, dass dich mein Psychologe jetzt noch eingehend berät, was du machen sollst. Und du musst einiges machen, damit kommt man, glaube ich, so gar nicht alleine zurecht. Ja, ich versuche da auch nicht zu unterdrücken. Und lieber seit Dieter. Seit 2 Wochen bin ich hier dran und am Sanieren, alle E-Mails, die hin und her gegangen sind, alles durchgeforstet, ob ich irgendwas übersehen habe. Klar, ich glaube, ich habe alles übersehen. Lieber Dieter, wir werden dich jetzt mal zurückrufen. Und dann kannst du in Ruhe im Hintergrund mit dem Peter sprechen. Du brauchst Hilfe, das glaube ich fest. Und die wollen wir dir jetzt anbieten und du kriegst jetzt die Informationen, welche Art von Hilfe das ist. Okay? Ja, ja. Dann bitte leg auf und der Peter ruft dich gleich an. Ja, okay. Alles Gute und sehr viel Kraft, Dieter. Ja, ja, danke ich erstmal. Tschüss, sehr gerne. Ja. Tschüss. Ciao. So. Jetzt geht's weiter mit dem Rolf. Und Rolf ist 54. Guten Morgen, Rolf. Rolf ist 54, ja. Bitte? Ja, ist richtig. Ja. Ich rufe an, weil ich mir einen Gehirntumor eingefangen habe. Du hast ja einen Gehirntumor eingefangen? Respektive 4. Also einer ist weg. Du musst mal ein bisschen irgendwie anders reden. Ich kann dich ganz schlecht verstehen. Halt mal den Hörer anders, oder? Ja, pass mal auf. Also du hast einen schwerwiegenden Gehirntumor. Und so, und 3 habe ich noch. Einer ist reserviert, restlos. Sag's nochmal, ich hab's nicht verstanden. Geklappt. Es ging folgendermaßen los. Ich kam in die Klinik, bin zusammengebrochen, kam in die Klinik, musste all diese Geräte durchlaufen, wie man das dann macht. Ja. Da wurde festgestellt, dass ich verkrankt war und dass ich wohl Gehirntumore hatte. Also ich sag's nochmal, du bist in eine Klinik gekommen, untersucht worden und da kam heraus, liegt das an dem Gehirntumor, dass du nicht so klar sprechen kannst? Kann sein, weil ich ziemlich stark medikamentiert bin. Ja, das entschuldige, wenn ich dich jetzt immer wieder unterbreche, wenn ich es nicht verstehe. Ich stelle immer Fragen und du antwortest vielleicht relativ kurz, dann geht's einfacher. Ja, das ist okay. Wie lange hast du diesen Gehirntumor schon? Also 4,5 Monate. Also, stimmt ja gar nicht. Den Gehirntumor hatte ich ungefähr 3 Monate. Ich war 2 Monate in der anderen Klinik, ja, bis ein Platz in dieser Klinik frei wurde, in dieser Bethesda-Klinik, die ich übrigens sehr empfehlen kann. Seit 3 Monaten. Sehr respektvoll behandelt wurde. Und dann, ist das ein nicht mehr zu therapierender Tumor? Nee, man kann nichts machen. Da kann man nichts machen. Das war nur noch eine falsche Neurochirurgie. Und das ist mein Glück gewesen, wusste ich vorher selber nicht. Der Testa-Klinik gilt eines der besten Kliniken hier in Europa. Rolf, ich muss dich unterbrechen. Ich verstehe es wirklich nicht. Also man kann nicht operieren, man kann keine Bestrahlung machen, man kann gar nichts machen. Doch, aber nur einmal, der konnte den größten Tumor entfernen. Das hat er gemacht. Den größten, es gab eine Behandlung und da konnte man einen Teil des Tumors entfernen. Den größten Tumor konnte man entfernen. Durch was? Durch eine direkte, wenn ich operiert werde, verstehst du, durch den direkten Tumor, dann hat man sofort bei der ersten Operation weggemacht. Während der Operation habe ich überhaupt nichts mitbekommen. Danach war sofort alles so klar wie noch nie in meinem ganzen Leben. Es tut mir leid, ich kann dich nicht verstehen. Ich vermute mal, dass du auch starke Morphiumpräparate bekommst und das aber auch nicht so klar sprechen kannst. Ja, ja, ja. Ich frage jetzt nochmal so, du bist jetzt in einer Situation, wo es keine Hilfe mehr gibt. Wahrscheinlich. Ist das so? Es ist jetzt so, dass ich noch nach Bochum kommen kann. Da gibt es noch eine 3-Punkte-Bestrahlung für diese 3 Tumore, die noch übrig sind. Und dann wollen wir das nochmal probieren, die 3 nochmal für 3 Jahren. Rolf, das tut mir jetzt sehr leid, aber ich glaube, wir müssen das Gespräch hier abbrechen, weil ich dich nicht verstehen. Ja, nein. Tut mir wirklich leid. Ja, ja. Dennoch ruft mein Psychologe dich nochmal an, vielleicht kann der ein bisschen besser dich verstehen, aber so werden wir beide nicht froh damit. Es tut mir sehr, sehr leid, wirklich, aber das geht dann nicht. Ist gut für dich, ne? Dann bitte ich dich mal aufzulegen, wir melden uns gleich nochmal bei dir, okay? Ja, ja. Ja. Okay, bis dann. Ciao. So, dann geht's jetzt weiter mit Regina. Und Regina ist 48. Guten Morgen, Regina. Ja, guten Morgen. Hallo, Regina. Um was geht's bei dir? Ja, es geht darum, dass ich gerade so ein bisschen an den Tiefpunkt in meinem Leben erreicht habe. Ich bin seit 22 Jahren mit meinem Mann befreundet, zusammen. Und davon befreundet ist gut. Ja, stimmt ja auch so in gewisser Weise. Und davon 17 Jahre verheiratet. Und ach so. Wir haben... ja, also ich habe jetzt vor kurzem erfahren, dass mein Mann mich seit einem halben Jahr mit einer jungen Dame betrügt, die wir eigentlich erlebt haben, also zusammen aufwachsen gesehen haben, ist die Tochter meiner Freundin. Mhm. Wie alt ist denn die junge Dame? Die ist 20. Die Tochter deiner Freundin, also die ist ganz eng letztendlich mit euch und eurer Familie verwoben. Genau. Mit aufgewachsen. Mit aufgewachsen. Ja, sie ist die Schwester meines Sie ist die Schwester des Freundes meines Sohnes sozusagen. Die Schwester des Freundes deiner, egal, es ist die Tochter deiner besten Freundin. Genau. So, das heißt, das ist schon ganz nah. Wir haben uns durch die Kinder kennengelernt. Und Wie ist das denn aufgeflogen, dass er da ein Verhältnis mit hat? Die Mutter dieses Mädchens hat mich darüber... Deine Freundin? Ja, die hat mich darüber informiert. Woher wusste die das? Die hat das so ein bisschen, glaube ich, über Facebook mitbekommen. Die war, also die junge Dame war, hat das irgendwie offen gelassen. Also man kann das ja nicht immer so schließen, wenn der Computer hochgefahren wird und wenn die beide den gleichen benutzen, hat sie halt gesehen, dass da Nachrichten ausgetauscht worden sind und wo sie eigentlich jetzt gar nicht jetzt Und das waren eindeutige Nachrichten? Sehr eindeutig, ja. Sie hat dann mit der Tochter gesprochen? Nee, sie hat mit mir gesprochen und daraufhin habe ich dann mit meinem Mann gesprochen. Und der hat es zugegeben? Nicht gleich, aber nach einem ständigen Nachhaken hat er das dann zugeben müssen. Ja. Wie alt ist dein Mann? 46. 46, das Mädel 20. Genau. Also es könnte unsere Tochter sein. Ist das jetzt... war das eine ein- oder kurzfristige Affäre oder ist das eine richtige Verbindung, die da entstanden ist zwischen den beiden? Na, das Problem ist einfach, dass er schon sagt, das ist nicht nur so eine Spielerei, es ist schon mehr. Sagt er. Das heißt, er ist verliebt in die Frau. Genau. Und ist die Frau auch in ihn verliebt, die junge Frau? Ja, also sie hat ihn auf jeden Fall gebaggert, würde ich mal so sagen. Also sie ist auch jemand, also sie ist jetzt nicht so eine filigraner Typ, so eine zarte, zierliche, sondern eher schon eine sehr große Frau und kompakt. Also man würde jetzt nicht denken, dass sie erst 20 ist. Ich denke, sie wirkt schon älter. So, jetzt ist natürlich die Stimmung extrem schlecht zwischen euch in der Familie, verständlicherweise. Genau. Ihr habt auch Kinder. Ja, wir haben einen Sohn. Einen Sohn. Der ist 3 Jahre jünger. Was sagt er denn jetzt, wie es weitergehen soll? Ja, das ist ja das Problem, dass er so nicht so richtig genau weiß, wie es weitergehen soll. Er sagt aber auch nicht zu dir klar, ich höre das auf und beende das. Nein, hat er bisher nicht gesagt. Was ist denn deine Position? Was sagst du? Naja, meine Position ist halt die, dass ich schon weiß, dass er so ein Faible für sie hatte. Ach, das war ja schon klar. Das war mir schon klar, ja. Hattest du so beobachtet vielleicht? Habe ich schon beobachtet und sie hat auch so Tendenzen gehabt, das so zu zeigen. Sie baggert echt ältere Männer total an. Gut, das hast du jetzt beobachtet. Habe ich schon mitbekommen. Aber ich habe jetzt nach deiner Position gefragt. Was sagst du, was forderst du? Ja, das ist das Problem. Ich fordere jetzt erstmal eigentlich nur Abstand. Zu ihm? Genau. Du forderst, du wirst Abstand zu deinem Mann haben? Genau. Wobei das natürlich keine Dauerlösung ist, so, ne? Also Abstand heißt ja erstmal eine neutrale Position. Also du sagst jetzt nicht klar, pass mal auf, ich will, dass du dich von der trennst. Nee, mache ich nicht, weil irgendwie denke ich, dass es ja irgendwie nur so ein Faible ist und hoffe, dass das irgendwie nochmal sich nochmal besinnt. Kann natürlich auch ein Trugschluss sein, ne? Genau. Was sagt denn deine Freundin dazu, die Mutter der Ja, die ist entsetzt, die kann dazu auch eigentlich gar nicht so viel sagen. Das heißt, die Freundschaft ist jetzt auch zwischen euch Also zwischen dir und der Frau ist noch da, klar, aber nicht mehr zwischen der Frau und deinem Mann. Das ist vorbei. Das ist vorbei, ist gestört. Mhm. Genau. Gibt es da auch noch einen Vater von? Ja, der weiß das jetzt auch, aber die gehen damit sehr gelassen um. Also ich bin schon echt schockiert. Also die leben die zusammen, also deine Freundin und ihr Mann? Oder? Ja, die ist alles eine Familie. Mhm. Ach so, und der geht da gelassen mit um. Ja. Das heißt, der Vater muss doch dann deinen Mann auch schon seit vielen Jahren kennen und das sind Kumpels. Natürlich. Und der denkt, sagt gar nichts, ist okay. Nö. Mhm. Die neigen dazu, Probleme unter den Teppich zu kehren. Euer Sohn weiß das auch mittlerweile. Den haben wir das gesagt, weil wir hielten es für besser, wenn er es über uns erfährt, als von anderweit. Der ist jetzt 17, sagst du? Genau. Mhm. Was sagt der? Ist auch für den komisch. Geschockt. Mhm. Mhm. Der kennt die auch, der ist ja mit der groß geworden quasi. Ja, genau. Ne? Ja. Sandkastenfreundschaft, so in der Richtung. Mhm. Bist du denn, ist er denn sonst im Laufe der Freundschaft und der Ehe in den vielen Jahren, ist er treu gewesen, soweit du das weißt? Ja, also wir hatten schon mal so eine offene Beziehung geführt, weil ich diejenige welche war, die ausgebrochen war. Mhm. Also ist die Ehe auch nicht mehr so ganz richtig. Nicht ganz so frisch, genau. Mhm. Auch nicht mehr so ganz glücklich. Scheint so, ja. Wenn ich jetzt mit jemand anderen darüber rede, dann erscheint mir das mir schon so, ja. Mhm. Die große Liebe ist vorbei. Genau. Mhm. Was hält dich an deinem Mann? Naja, schon so die Tiefe, die uns da in der Richtung. Natürlich, auch die vielen Jahre. Ich meine, das ist ja auch was Verbindendes. Man hat so viel miteinander erlebt und durchgemacht und ein Kind gemeinsam bekommen, aufgezogen und so weiter. Mhm. Wie sieht es denn bei euch mit der Leidenschaft aus? Nicht so gut. Auch nicht? Gar nicht. Wie lange schon nicht mehr? Eigentlich ein roter Faden durch die Beziehung. Ach, so lange? Mhm. Also ihr habt nie Spaß am Sex richtig gehabt? Ich glaube, ja. Wie oft habt ihr denn so früher im Durchschnitt miteinander geschlafen? Kann ich jetzt eigentlich auch nicht jetzt so sagen. Also es wird enthaltsam. Also nicht sehr oft. Mhm. Und es gab kein Bedürfnis von beiden Seiten? Also von einer Seite schon, aber nicht von der Seite des Mannes. Von deiner Seite schon? Mhm. Mhm. Wäre er vielleicht nie so ganz zufrieden und glücklich im sexuellen Sinne in eurer Verbindung? Mhm. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich sogar, sonst wäre es ja anders gelaufen. Ja, genau. War das auch ein Grund, warum du damals ausgeschert bist? Genau. Mhm. Weil du mal was erleben wolltest? Genau. Du hast ja im Moment nichts, keinen Freund, keinen. Nö. Mhm. Also sind da ja eigentlich zwei Probleme. Das einmal das Problem, dass der Ehemann da eine Liaison hat, eine Affäre mit einem sehr viel jüngeren Frau, mit einer sehr viel jüngeren Frau. Mhm. Wobei das jetzt völlig egal ist, ob die jung ist oder nicht. Da ist jemand. Und da ist die Ehe nicht in Ordnung. Mhm. Und vielleicht ist diese Affäre entstanden, weil die Ehe nicht in Ordnung ist. Das glaube ich ja. Wenn die Ehe richtig gut funktioniert, hat man keine Affären. Genau. Das heißt, du musst dir erstmal klar werden darüber, was will ich eigentlich? Will ich mit diesem Mann noch zusammen sein? Das ist die Frage. Mhm. Das ist die Frage. Mhm. Vielleicht sogar ganz erstmal ausgeklammert, unabhängig von dieser jungen Frau. Wobei die natürlich jetzt den I-Punkt auf die ganze Sache gesetzt hat. Selbst wenn jetzt diese junge Frau plötzlich weg wäre, ist die Frage, willst du mit deinem Mann noch weiter so zusammenleben? Mhm. Ist die Frage. Das ist eine gute Frage. Und die stelle ich mir jetzt auch gerade. Genau, ja. Das ist die gute. So, und wenn er dann nicht mal klar sagt, ich höre das auf mit der jungen Frau, sondern lässt das offen und vielleicht hin und her, spricht das ja noch mehr gegen euch. Es hätte ja sein können, dass das so ein Ausrutscher von ihm gewesen wäre. Und er sagt zu dir, Mensch Regina, tut mir total leid, ich erkläre es dir so und so, aber ich habe mich getrennt von dieser jungen Frau, ich sage ja zu unserer Ehe. Das ist aber nicht der Fall. Bis jetzt nicht, nee. Bis jetzt nicht. Und das sagt ja auch schon wieder viel aus, finde ich, über den Zustand der Ehe. Vielleicht, wenn ihr beiden so ganz ehrlich in euch hineinhorchen würdet ihr vielleicht euch eingestehen, dass diese Ehe eigentlich vorbei ist. Ja. Das will ich dir jetzt nicht einreden, aber ich interpretiere das jetzt mal so von den Sachen, die du mir erzählst. Und so viel habe ich ja jetzt gerade gar nicht erzählt. Ne? Also wir reden ja vielleicht gerade mal 5 Minuten miteinander. Genau, ganz genau. Er weiß, was, wenn wir eine Stunde miteinander reden und was du mir alles erzählen würdest. Mhm. Aber die Richtung stimmt schon, ne? Also was ich gerade so gesagt habe, dass da so einiges nicht in Ordnung ist. Mhm. Ich finde, Regina, du musst für dich musst du eine Entscheidung und eine Position finden. Ich würde das an deiner Stelle nicht so lange mitmachen. Mhm. Wie soll das denn sein? Wollt ihr jetzt das nächste Jahr so nebeneinander herlaufen und du hoffst immer noch vielleicht ein bisschen, dass er dann doch wieder zurückkommt, aber du weißt gar nicht genau, ob du das wirklich willst? Mhm. Das ist natürlich eine gravierende Entscheidung. Nach 22 Jahren ist das natürlich Wahnsinn. Das ist ein ganz großer Lebenseinschnitt, der dann folgen würde, wenn du dich von ihm trennst. Mhm. Geht doch zu einer Eheberatung. Guter Tipp. Müssen wir mal drüber nachdenken. Also finde ich meine, manchmal bringt das gar nichts. Je nachdem, wer da sitzt, dann könnte das auch vergessen. Aber manchmal kommt immer drauf an, wie die Bereitschaft dann auch ist. Ne? Ja, und es kommt auch darauf an, was für ein Typ da sitzt bei der Eheberatung. Da gibt es ja gute Leute und auch Schlafmützen. Aber wenn da ein guter Typ sitzt und vielleicht ist das Resultat dieser Beratung, wenn ihr zusammensitzt, dass ihr sagt, ja eigentlich müssen wir, wenn wir ehrlich sind, müssen wir mit erhobenem Haupt aus dieser Beziehung rausgehen. Wir rufen dich jetzt nochmal an. Braucht ihr aber jetzt nee, nicht. Ich wollte dir noch ein paar Adressen geben, aber wenn du nicht willst, dann... Nee, ist okay. Ist also okay. Es reicht mir jetzt einfach mal nochmal so neutrale Position. Ja, also ich bin, die Grundhaltung ist skeptisch, hast du gemerkt, ne? Ja, danke schön. Und um noch ein bisschen vielleicht was zu retten oder um es noch klarer zu machen, Eheberatung und dann wird er, glaube ich, schon mal ganz gut aufgestellt. Ja. Regina, alles Gute wünsche alles ich dir. Alles klar, ich danke dir. Tschüss. Ja. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1 Uhr... Ein Frosch im Hals. Wir haben 1.41 Uhr und jetzt gibt es eine Domian-Postecke. Und zwar hat mir geschrieben, oder haben mir geschrieben, Dorit und Paul. Und die haben geschrieben am 24.04. Die schrieben, hi Domian, wir freuen uns schon auf deine Sendung und verfolgen sie ganz entspannt nackt im Bett. Was ihr da wohl immer so macht während der Sendung, wenn ich jetzt hier in die Kamera so reingucken könnte zu euch nach Hause, wie ihr da so, was ihr da alles so macht, das fände ich schon interessant. Also und die beiden schreiben noch weiter, leider oder besser zum Glück haben wir nichts Negatives zu erzählen. Wie wäre es mit einem Alles ist gut Themenabend? Deine treuen Zuhörer Dorit und Paul. Gute Idee, nehmen wir auf. Denken wir drüber nach. So, Caro schreibt, hi Domian, dein neues Studio war ja arg gewöhnungsbedürftig, aber nun geht es so. Könnt ihr denn an dem Hintergrund noch etwas machen? Das alte Studio wirkte gemütlicher. Ja, im Hintergrund machen wir noch was. Da wird noch ein bisschen was mit dem Licht demnächst geschehen. Muss sich alles finden. Wir bitten um Verständnis. Gerd, 59 Jahre alt, schreibt, sehr geehrter Herr Domian, Ihre Position zur aktiven Sterbehilfe kann ich nicht teilen. Ich bin ehrenamtlich seit vielen Jahren in einem Hospiz tätig. Es sollte darum gehen, Sterbende so gut und menschlich wie möglich zu betreuen. Kein Mensch aber sollte das Recht haben, einen anderen zu töten, selbst wenn dieser dies ausdrücklich wünscht. Im Übrigen macht eine gute Hospizbetreuung den Wunsch nach aktiver Sterbehilfe überflüssig. Zum selben Thema schreibt Joshua, hi Domian, ich fand deinen Auftritt bei Hart aber fair perfekt. Endlich macht mal jemand den Mund auf. Ich und auch meine ganze Familie, wir alle sind deiner Auffassung. Jeder Mensch sollte das Recht haben, über sein eigenes Leben und eben auch über den eigenen Tod frei entscheiden zu können. Klar, das alles in einem abgesteckten gesetzlichen Rahmen. Die Bevormundung durch Kirchen und Ärzte sind wir leid. Wir leben in einem freien Land. Dann hat mir ein Mensch namens Tepsi, glaube ich, gemailt. Domian, mit folgendem Wortlaut. Domian, am Montag hast du einen Anrufer bejubelt, der mit 2 Frauen in einer Art Dreierbeziehung zusammenlebt. Ich bin ganz anderer Auffassung. Was ist das für eine Beziehung, wenn man sich einen Dritten dazu holt? Eine Ehe oder eine enge Beziehung sind etwas so Intimes und Einzigartiges, da ist jeder Dritte überflüssig. Durch deine vehemente Zustimmung trägst du zur Verrohung der Sitten bei. Ich appelliere an dein Verantwortungsgefühl. Der Appell, liebe Tapsi, ist angekommen, aber die vehemente Zustimmung, die gibt's immer noch. So, ihr Lieben, dann gab's heute auf Facebook meinen ersten Versuch im Chat mit vielen Leuten und das hat mich ein bisschen überrollt alles und ich konnte gar nicht so schnell antworten, wie die Fragen kamen. Ich habe mich trotzdem bemüht, so gut wie möglich zu antworten, habe aber so ein paar Fragen nochmal aufgeschrieben, die ich nicht beantworten konnte und lese die jetzt vor und zack, es gibt immer eine Antwort dazu. Frage aus dem Facebook-Chat, wo kaufst du deine Hemden? Natürlich nur bei Kick. Spaß, natürlich nicht bei Kick. Kann ich nicht sagen, da wäre das natürlich Schleichwerbung. Weitere Frage, warst du schon mal im deutschsprachigen Raum von Belgien? Na klar, schon sehr oft hatte ich früher einen Freund. Dann würdest du gerne mal Obama treffen. Natürlich, ich würde ihn auch sehr, sehr gerne mal hier zu uns ins Studio einladen. Das wäre natürlich eine Sensation, wenn Herr Obama hier bei uns mal nachts vorbeischauen würde. Hast du eine Lieblings-TV-Serie? Nein, habe ich nicht. Ich bin nicht so ein Seriengucker. Könntest du bitte den Hirsch andersrum drehen? Diese Frage kommt sehr oft. Und warum hat der Hirsch einen so irrigierten Penis unter sich? So, ihr Lieben, jetzt will ich euch mal erzählen mit dem Hirsch. Also erstmal, was ist denn das für eine Fantasie? Der hat hier keinen Penis unter sich. Habt ihr schon mal so einen dicken Penis gesehen, direkt unter dem Bauch? Nein, das ist eine Stütze, damit der arme Hirsch nicht zusammenfällt. Wir haben ihn extra so platziert, mit dem Po zu mir, weil andersrum sieht es ganz komisch aus. Das zeige ich euch jetzt mal. Dann sieht das so aus, als würde der mir ins Ohr blasen. So. Findet ihr das schöner? Also ich finde es irgendwie ein bisschen sehr komisch. Wenn ich dann so ein bisschen da gehe, dann... Wir lassen ihn mal jetzt so stehen. Mal sehen, was noch so an Mails kommt. Also, mir gefällt es so nicht so gut. So, Ende der Postecke. Und danke für die rege Teilnahme am Chat. Jetzt machen wir nächste Woche oder übernächste Woche das Gleiche auf Twitter. Und wir werden uns jetzt so ein bisschen daran tasten, dass das noch professioneller und schneller alles abgeht. Aber vielen Dank, wie gesagt, für das große Interesse. 0800 220 50 50, unsere freie Themennacht. Und hier ist Andy oder Andy, 45, guten Morgen. Schönen guten Morgen, Domian. Hallo Andy. Sag ich Andy oder Andy? Andy. Andy, sehr gut. Ja. Kein Anglizismus. Nee, nicht wirklich. Über was reden wir? Ich fand das Thema vorhin sehr interessant, über diesen Selbsttötung der Lebensgefährtin von dem Mann, der so urplötzlich entstand. Ja. Und dieses Ereignis mit dem Grill in der Wohnung habe ich im Kopf schon durchgespielt gehabt. Also der Grill stand bis vor kurzem noch bei mir in der Wohnstuhl. Aber jetzt hat die Grillsaison angefangen, haben ihn jetzt erstmal rausgeholt und jetzt habe ich erstmal drauf gegrillt. Also du hast damit gespielt, dir auch so das Leben zu nehmen? Mitgespielt eigentlich gar nicht. Nee, das ist für mich eigentlich die ernste Absicht als solches. Also, ist die ernste Absicht, dir das Leben zu nehmen? Ja, und ich fand es eigentlich nur interessant, dass es eben auf diese Art und Weise auch wirklich klappt. Das war für mich eigentlich nur so eine Art Bestätigung. Hat man aber schon oft in den Zeitungen gelesen, dass das so geht und das hier. Ja, dass Rentner versehentlich ihren Grill mit in den Bungalow genommen haben und aber deswegen, also jetzt fand ich das nochmal zur Bestätigung sehr interessant, diesen Bericht und den habe ich mir jetzt mal zu eingenommen und dachte, gut, ja. Ist also eine Variante, woran ich dann arbeiten kann. So, jetzt erzählst du mir bitte, warum du dir das Leben nehmen willst. Jetzt im Augenblick noch nicht, kann ich noch nicht. Ich habe noch einen Hund, den ich zu versorgen muss. Aber kurz und bündig, seit 96 Darmkrebs erkrankt. Im Enddarmbereich, 97 Chemotherapie, Bestrahlungstherapie. Ja, und dann gingen die Probleme los, beziehungsweise die Probleme wurden immer größer. Das heißt, du hast einen künstlichen Darmausgang? Nein, habe ich nicht. Ich habe den ganz normalen Darmausgang, aber der Schließmuskel funktioniert nicht mehr richtig und ich kann meinen Stuhl deswegen nicht halten. Das heißt, du musst eine Windel tragen? Ich trage Windelhüschen, richtig. Wie hat sich der Krebs entwickelt oder ist er besiegt? Wie hat er sich entwickelt? Als junger Mensch mit knapp 30 Jahren, wenn man das erste Mal Blut im Stuhl hat, da denkt man eigentlich, das ist eine Hämorrhoide, da hast du mal den Opa gehört, der hat mal mit dem Zeigefinger gewunken, Junge, setz dich nicht auf die kalten Steine, du kriegst mal Hämorrhoiden. Ja, so denkt man, ja. Ja, und dadurch hat man es dann vielleicht auch noch so ein paar Jahre verschleppt. bevor dann die erste Darmuntersuchung kam, beziehungsweise bis ich dann ins Krankenhaus kam. Mhm. Wie geht es denn heute mit dem Krebs? Das meinte ich gerade. Der Krebs ist eigentlich als solche geheilt. Ich lebe jetzt wirklich nur noch mit den Nachwirkungen, also sprich mit dieser Verkürzung des Darms, mit meinem beschleunigten Stuhlabgang und dass ich den Stuhl nicht halten kann. Das ist sicherlich unangenehm, da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber ist das ein Grund, sich das Leben zu nehmen? Ja. Ich finde ja, weil mit 45 steht man eigentlich noch in der Reife des Arbeitsprozesses. Mit 30 natürlich auch, stand ich ja auch im Berufsleben. Und ich habe ja meinen sozialen Abstieg, habe ich ja am eigenen Leibe mit erfahren können. Du bist also jetzt nicht mehr berufstätig oder schon lange nicht mehr? Schon lange, seit der Erkrankung, seit 96. Das heißt, du bist auch sehr allein und unzufrieden und unglücklich. Allein geworden. Die Lebenspartnerin, das hat sich natürlich dann auch irgendwann mal verabschiedet. Also klar, ich habe mich im Laufe mit meiner Krankheit verändert, bestimmt, definitiv. Und das blieb auf dem Sexualleben, blieb einiert auf der Strecke. Und bei mir selber auch psychisch blieb einiert auf der Strecke, weil ich ja wusste, ich habe Einschränkungen und ich gehe nicht gerne weg, wenn ich weiß, ich mache mir eine Hose. Natürlich, das kann jeder Mensch verstehen. Und ich kann nicht jeden Mal einen Kleiderschrank mit mir rumschleppen, um mich zu duschen, zu waschen, mich komplett neu einzukleiden. Gab es denn diesbezüglich mal die Überlegung, dass du dir vielleicht doch einen künstlichen Darmausgang legen lässt? Und genau das ist das Problem. Das sagen mir viele Ärzte. Ich war 2011 bei einer Kur gewesen, im Auftrag des Rentenverfahrens und überhaupt mit dem Gericht, mit wegen meiner Rente. Und da sagen mir dann die Ärzte, Fachärzte, und die letzte Alternative, lassen sich doch einen künstlichen Darmausgang legen. Und da frage ich mich, wieso eigentlich? Ich hab das jetzt nicht so flapsig gemeint. Das darfst du mich, darfst du mich nie falsch verstehen. Es war nur so eine Überlegung, vielleicht könntest du damit besser umgehen. Viele Menschen können damit sehr gut umgehen und werden damit sehr alt, als mit der jetzigen Situation, die ich mir wirklich auch sehr bedrückend vorstelle. Hast du dich schon mal mit Menschen unterhalten, die einen künstlichen Darmausgang haben? Ja, mit Unmengen schon. Also ich habe Erfahrung gemacht, dass die Systeme sollen immer besser werden, sollen immer sicherer werden. Mhm. Und ich habe Erfahrung gemacht, gerade bei der Kur, wo ich auch war, da war eine junge Ärztin aus Kreuzberg gewesen und die wollte sich dieses System mal angucken und ihr sagte, nein, fassen Sie da nicht so an und schon was passiert. Und dann sah sie natürlich nicht mehr ganz so schick aus. Ja, aber jetzt hast du eine schlechte Erfahrung gemacht. Nein, das war eine Erfahrung, eine schlechte Erfahrung. Also ich habe viele Leute kennengelernt. Mit dieser Erkrankung lernt man ja einige Leute kennen. Man geht ja doch durch viele Krankenhäuser von der Charité angefangen über Krankenhäuser. Also wie auch immer, Andi, ich weiß es. Ich habe es wirklich schon auch im Bekannten- und Verwandtenkreis miterlebt oder erlebe es noch mit, dass die Leute damit, das ist immer eine Einschränkung, da muss man gar nicht drüber reden. Aber dass das mittlerweile so gut entwickelt ist, dass man auch damit sehr gut leben kann, dass man damit schwimmen gehen kann und letztendlich alles machen kann, was gesunde Menschen auch machen. Ich sage das ja auch nur, weil ich zucke wirklich zusammen, muss ich dir ehrlich sagen. Du wirkst von der Stimme her, du wirkst sympathisch und vital. Ja. Ja, wirklich. Außenschein und Innensein. Ja, okay, aber glaub mir, man hört auch schon so die Feinheiten raus, wenn man das so lange Jahre macht hier. Und wenn du mir dann sagst, dass du ernsthaft überlegst, dir deswegen, ich will das nicht kleinreden, wirklich nicht, ich habe hohen Respekt vor dem, was du da mitgemacht hast und was du leidest, aber dass du dir deshalb das Leben nehmen willst, das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Sei doch so froh, dass der Krebs nicht wieder zurückgekommen ist. Wollen wir das erstmal klarstellen? Was für ein Glück. Ist Ansichtssache, ist Ansichtssache. Wäre es dir lieber gewesen, wenn der Krebs zurückgekommen wäre? Ja, hätte ich vorher gewusst, was auf mich zukommt, vor dieser OP, mit diesen ganzen Nachbehandlungen, also von der Chemotherapie, Bestrahlungstherapie, davon mal ganz abgesehen, hätte ich vorher gewusst, wie sich mein Leben gestalten wird in den nächsten 10, 15 Jahren, dann hätte ich die OP abgelehnt. Aber dazu stehe ich seit vielen Jahren. Okay, aber wir halten nochmal fest, du bist heute und seit vielen Jahren krebsfrei. Krebsfrei, aber nicht beschwerdefrei. Okay, das ist klar, aber du bist krebsfrei. Das ist für mich ganz wichtig zunächst mal. Ja. Wenn das natürlich schlägt das aufs Gemüt und auf die Seele. Hast du denn auch mal, das kann man ja machen, vielleicht zusätzlich, bist du vor einem Psychiater mal so ein bisschen unterstützend behandelt worden? Ja, war ich gewesen bei einer Psychologin, aber was gibt's denn? Man verschreibt Medikamente, ja, das stellt sie ein bisschen ruhig und lassen das alles ganz ruhig angehen und fahren sie dann kein Auto und machen sie dieses nicht und jenes nicht. Nein. Aber man steht ja doch ein bisschen neben den Schuhen, wollen wir mal ganz ehrlich sagen. Nein, Andi, wirklich, dann hast du es falsch angegangen oder du bist in falsche Hände gekommen. Eine gute psychologisch-psychiatrische Betreuung heißt, dass man dir natürlich mit entsprechenden Medikamenten ein bisschen hilft, dass die Stimmung sich hebt und dass du durch eine gute Gesprächstherapie, dass man dir hilft, die Lage so besser anzunehmen und zu handeln, wie du lebst. Weißt du, Andi, ich finde, ich habe wirklich Respekt davor, wenn Menschen an einem bestimmten Punkt in ihrem Leben ankommen, auch Stichwort aktive Sterbehilfe, wenn sie sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Genau. Aber da bist du, finde ich, nach meinem Gefühl, meilenweit von entfernt. Du hast, solange man noch irgendwie an irgendetwas Spaß hat, du liebst deinen Hund. Allein das ist schon ein ganz großes Lebensargument. Deswegen muss ich ja auch so lange noch da bleiben. Ja, und wenn der arme Hund mal irgendwann stirbt, dann würdest du auch ein neues Tier genauso lieben und hättest wieder Spaß daran. Nein, definitiv nicht. Was gibt es denn sonst noch so im Leben, was dir in all dieser ganzen Tragik dennoch Spaß macht, wo du Freude daran hast? Ich arbeite gerne. Was arbeitest du? Ich kann ja nicht arbeiten. Was hast du denn gearbeitet? Ich war zum Schluss Kraftfahrer gewesen. Gut. Ich saß auch gerne 8 oder 10 Stunden oder 12 Stunden auf dem Bock. Es hat mir Spaß gemacht. Mhm. Und dann wirst du von 100 auf 0 gerissen. Ich verstehe. Okay, das muss man dann irgendwann akzeptieren, so hart das klingt. Gibt es denn Dinge, die du da neu gesucht hast für dich, vielleicht Hobbys, die dich interessieren? Das war mein Hund. Aber selbst mein Hund kann ich ja nicht hundertprozentig versorgen an so einem Tag, wo es mir nicht so gut geht, wenn ich dann 3, 4, 5 Versuche starten muss, um einfach nur mal eine Stunde mit meinem Hund in den Wald zu gehen. Weil du sonst immer in die Windel machen musst. Genau. So, bist du ein einsamer Mensch? Gibt es keine Freunde um dich herum? Ich habe viele Freunde. Du hast viele Freunde. Ja, wissen die, dass du diesen Wunsch hast, zu sterben? Ja, zum Teil. Ja. Was sagen die denn zu dir? Na, die sagen immer, Mensch, das darfst du nicht so sehen und das Leben geht doch weiter. Aber sie leben ja nicht mit der Situation, wie ich sie erlebe. Mhm. Nochmal, Andi, deine Situation ist ernst und die ist sehr beschwerlich. Das akzeptiere ich hundertprozentig. Aber sie ist nicht aussichtslos. Das ist eine Frage des Standpunktes. Wenn du eine Frau kennenlernen würdest, würdest du dich nochmal verlieben können? Nein. Warum nicht? Ist mir schon oft vorgekommen, aber weil ich dann eventuell in der Nacht vielleicht diese Probleme habe. Mhm. Okay. Vielleicht mit einer Schatz, ich muss mal schnell auf Toilette und bin mal für 2 Stunden weg. Okay, aber vom Herzen her könntest du es noch. Vom Herzen her auf jeden Fall. Ich finde, solange man sich theoretisch verlieben könnte, darf man nicht sterben. Und nochmal gesagt, Andi, es gibt im Internet überall Millionen Einträge und Foren und weiß ich was alles. Mach dich richtig schlau, was den künstlichen Ausgang anbelangt. Ich habe so lebensfrohe Menschen schon kennengelernt, die mit einem künstlichen Darmausgang leben, die Welt umkrempeln. Wenn die uns jetzt, und es hören uns ganz viele zu, da garantiere ich dir, die schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, dass du so skeptisch bist und Angst davor hast. Wenn es deine Rettung sein könnte, dann geh diesen Schritt und lass dir diesen Ausgang legen. Es würde dich wahrscheinlich viel mehr befreien. Du kannst immer mit deinem Hund rausgehen. Du kannst dich immer mit deinen Freunden treffen. Du hast nicht Angst, dass dir in die Windel was reinrutscht. Was man ja auch verstehen kann. Mensch, Junge, ich spüre das, dass du Lust am Leben hast. Letztendlich ja. Das Hauptproblem ist deine Windel. Und das versteht man auch. Wenn es alles mal so einfach wäre. Nee, so einfach ist es nicht. Ich weiß es, Andi. Ich weiß es. Aber du, ich sag's nochmal, du klingst für mich nicht wie ein hoffnungslos verzweifelter Mensch, der keinen Hoffnungsschimmer mehr sieht. Nee, so gebe ich mich ja auch nicht. Weil das ist halt die Fassade, hinter der man mir ja nicht gucken kann bei mir. Ja. Ich glaube zum Beispiel auch, dass du ganz große Freude hast an der Natur, also am Frühling jetzt. Ja. Siehst du, ja. Mensch. So, Andi, die Sendung ist vorbei, aber wir werden dich jetzt gleich nochmal zurückrufen. Okay. Ne? Du legst auf und Peter ruft dich gleich an und alles weitere noch an konkreten Hinweisen, was zu tun möglich ist, gleich im Hintergrund. Alles klar. Alles Gute. Ja, tschüss, Andi. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik heute Nacht Patricia Unger. Morgen sind wir wieder da mit der freien Themennacht. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Und ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Ciao, ciao.